Erster Jesus geht aus dem Tempel. Einer seiner Freunde sagt, schau, was für schöne Steine. Zweiter Jesus sagt, seht ihr diese großen Gebäude? Sie werden zerstört. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Dritter Jesus sitzt auf einem Berg. Er schaut auf den Tempel. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas fragen ihn etwas. Vierter, sie fragen, wann wird das passieren? Was ist das Zeichen dafür? Wann wird alles zu Ende sein? Fünfter Jesus sagt, passt auf. Lasst euch nicht täuschen. Sechster, viele Menschen werden kommen. Sie sagen, ich bin der Retter. Sie werden viele täuschen. Siebter, ihr werdet von Kriegen hören. Habt keine Angst. Das muss passieren. Aber das ist noch nicht das Ende. Achter, Völker werden gegeneinander kämpfen. Es wird Erdbeben geben. Es wird wenig Essen geben. Das ist erst der Anfang. Neunter, passt auf euch auf. Man wird euch verhaften. Man wird euch in den Synagogen schlagen. Ihr werdet vor Könige kommen. Ihr werdet von mir erzählen. Zehnter, zuerst muss die gute Nachricht allen Völkern erzählt werden. Elfter, wenn man euch verhaftet, sorgt euch nicht. Sagt, was Gott euch gibt. Der Heilige Geist wird euch helfen. Zwölfter, Brüder werden sich verraten. Väter werden ihre Kinder verraten. Kinder werden gegen ihre Eltern sein. Sie werden sie töten. Dreizehnter, alle werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet. Vierzehnter, ihr seht etwas Schlimmes stehen, wo es nicht stehen soll. Dann flieht in die Berge. Fünfzehnter, wer auf dem Dach ist, soll nicht heruntergehen. Er soll nichts aus seinem Haus holen. Sechzehnter, wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückgehen. Er soll nicht seinen Mantel holen. Siebzehnter, schlimm wird es für schwangere Frauen sein. Schlimm wird es für Mütter mit Babys sein. Achtzehnter, betet, dass das nicht im Winter passiert. Neunzehnter, es wird eine sehr schwere Zeit sein. So schlimm war es noch nie. Und es wird nie wieder so schlimm sein. Zwanzigster, Gott wird diese Zeit verkürzen. Sonst würde niemand überleben. Er tut es für die Menschen, die er liebt. Einundzwanzigster, Mann wird euch sagen, hier ist der Retter. Oder, dort ist er. Glaubt es nicht. 22. Falsche Retter werden kommen. Falsche Propheten werden kommen. Sie werden Wunder tun. Sie wollen euch täuschen. Wenn es möglich wäre, würden sie sogar Gottes Freunde täuschen. 23. Passt auf. Ich habe euch alles vorher gesagt. 24. Nach dieser schweren Zeit wird die Sonne dunkel. Der Mond wird nicht mehr scheinen. 25. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Alles im Himmel wird erschüttert. 26. Dann werden die Menschen mich sehen. Ich komme mit großer Macht und Herrlichkeit. 27. Ich werde meine Engel schicken. Sie werden meine Freunde sammeln. Sie kommen von überall her. 28. Lernt vom Feigenbaum. Wenn seine Äste weich werden und Blätter wachsen, wisst ihr, der Sommer ist bald da. 29. So ist es auch bei euch. Wenn ihr das alles seht, wisst ihr, ich bin bald da. 30. Ich sage euch, das alles wird passieren, bevor alle Menschen dieser Zeit sterben. 31. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden immer bleiben. 32. Niemand weiß, wann das sein wird. Nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal ich. Nur Gott, mein Vater, weiß es. 33. Passt auf. Bleibt wach. Ihr wisst nicht, wann es passiert. 34. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er gibt seinen Dienern Aufgaben. Der Türhüter soll wachen. 35. Wacht. Ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Kommt er am Abend? Oder um Mitternacht? Oder am Morgen? 36. Er soll euch nicht schlafend finden, wenn er plötzlich kommt. 37. Was ich euch sage, sage ich allen, wacht.